Byte FM. Es ist 23 Uhr. Tu prends ma bouche, ton goût âpre, ma langue, tes fourmis, ma tête, ta nausée, mon ventre, ta masse gluante, prends ma poitrine, grandis si vite que tu me déchires. Byte FM Orbit hier. Diese Woche sind wir dubbig-sphärisch unterwegs und euch erwartet Musik, die zum schwerelosen Schweben einlädt. Für Freunde und Freundinnen der Genreschubladen, wir haben sowohl Downtempo, Synthpop und Dub dabei, als auch Soul und Leftfield House. Gestartet sind wir mit Citron Citron aus Genf mit Crise d'Angoisse, im September 24 erschienen bei Bongo Joe. Und weiter geht's jetzt mit Laidback und dem Medley Fly Away, Walking in the Sunshine. Mein Name ist Clarissa Lorenz. Welcome along. Bye. find a way. Love has so much to say. We got to find a way. I will fly away, disappear into air. I will fly away, disappear into air. Laidback aus Kopenhagen mit Fly Away, Walking in the Sunshine. Und wir bleiben in den 80ern. Das ist das italienische Duo Chrisma mit You, I Dig You. I dig you. Chrisma mit You, I Dig You. Orbit jetzt mit diesem Juwel, den hat das australische Label Isle of Eura ausgegraben und 2023 wieder veröffentlicht. Shiva und Joanne Harris mit Never Gonna Give You Up. FM. stop till the break of dawn. Go on, we won't stop till the break of dawn. Go on and on, we won't stop till the break of dawn. Go on. Gemma D mit On and On von der Compilation Chill Pill Volume 6 aus dem Hause Public Possession. Und weiter geht's jetzt hier mit Mellow House aus Stockholm. Jemani Sun Remix von Bella Boo. My Baby's Got It Out For Me heißt dieser Track von ASO. Gehört habt ihr den großartig düsteren Remix der kanadischen DJ Mara. Orbit, Byte FM, zurück zu einem der coolsten Labels aus München, Public Possession. Hier gesigned ist das Londoner Duo Dui, walisisch für zwei. Superschöner Mix aus Proggy House, Tribal und Dubbig verträumtem Downtempo. Ihr hört Spinning Stones. Paradiesische Bilder tun sich auf beim Hören der sphärisch-träumerischen Musik von Dewey. Das war Spinning Stones und jetzt hört ihr Orchard, ein Stück vom Album Sprig Songs aus 2023. Eine Hymne an den Obstgarten und aufgenommen in einem fensterlosen Raum irgendwo im Südosten Londons. Thank you. Heute verschmilzt das Ätherische mit dem Rhythmischen hier in der Sendung. Musik aus Berlin holt uns in den letzten Minuten vollkommen ins Hier und Jetzt. Zunächst von Tornado Wallace, Today, der Track zusammen mit Sui Shen, und danach der Lonely Hearts Mix von Alex Cassians, Live Your Life. Das war Orbit mit mir, Clarissa Lorenz. Happy listening und bis bald. 夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく、それはどこへ、もしか小さい嘘の道さえ、これからこの気持ちいつか収まるのかしら、終わるのかしら、夜中のライトが日本へ、何もかもが出来上がっている、ほら楽しむ時期がついたわよ、目を覚めてセンセーションを忘れた寂しい感じ、